SWR 2 Hörspiel. Geschätzte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Bern auf Gleis 5, die Ausstiegsseite in Fahrtrichtung rechts. Wir weisen immer auf Gleis 5, die Entschuldigung, habe ich die Tür zugemacht? Und wir brauchen noch ein paar Stühle, kannst du die mal aufbauen? Und Textbücher gebraucht? Ja. Okay. Ich habe geträumt. Es schien mir, als hätte man mich eines Tages in eine Barke gesetzt. Man hatte mich von irgendeinem unbekannten Ufer abgestoßen und mir die Richtung bezeichnet, der ich folgen musste, um ans andere Ufer zu gelangen. Man hatte die Rute in meine unerfahrenen Hände gelegt und mich allein gelassen. Und ich ruderte, so gut ich konnte, und fuhr planlos dahin. Der Tod des Iwan Iljitsch. Sterben in Bern. Hörspiel von Noam Brusilowski nach einer gleichnamigen Novelle von Leo Tolstoi. 1881 starb der russische Staatsanwalt Iwan Iljitsch Metschnikow im Alter von 45 Jahren. So! Hoi zusammen, guten Morgen allerseits. Ich freue mich sehr, euch jetzt endlich heute zur Konzeptionsprobe hier am Schauspielhaus Bern begrüßen zu dürfen. Ich bin ja die Ursina, ihr kennt mich alle schon, Dramaturgin hier am Haus. Bevor jetzt Amir Kaplan, der Regisseur, sein Team vorstellt, möchte ich auch noch ein paar persönliche Worte zur Novelle von Tolstoi sagen. Der russische Schriftsteller Leo Tolstoi erfuhr vom Tod des studierten Juristen Metschnikow über seine Schwägerin. Und so entstand in Tolstoi die Idee zu einer Geschichte. Die Beschreibung des einfachen Todes eines einfachen Menschen. Und 1886 erschien dann die Novelle unter dem Titel Der Tod des Iwan Iljitsch. Danke, Ursina, für diesen schönen Überblick zu Dostojewski und Iwan Iljitsch. Tolstoi. Sorry. Ja. Vielleicht noch ein paar Worte zu mir selbst. Das ist meine erste Inszenierung hier im Schauspielhaus Bern. Ich bin zu diesem Stoff gekommen, zu dieser Idee, weil ich auch vor 3 Jahren sehr stark mit dem Thema Tod konfrontiert wurde. Wenn eine Person stirbt, auch wenn es jemand ist, der uns sehr nah war und den wir gut kannten, dann löst es manchmal bei uns ein gewisses Gefühl von Freude aus. Er oder sie ist tot, aber ich lebe noch. Ja, das war meine Geschichte. Ja, aber das geht gar nicht um mich, das geht um Iwan Iljitsch. Lass uns vielleicht den Anfang lesen. Daniel, magst du bitte anfangen? Mhm. Okay. Während einer Unterbrechung in der Gerichtssitzung in Angelegenheit der Melvinskis hatten sich im großen Justizgebäude die Mitglieder der Gerichtskommission und der Staatsanwalt im Arbeitszimmer von Iwan Jegorowitsch Schäbeck versammelt und das Gespräch drehte sich um den berühmten Krassowschen Prozess. Fjodor Wassiljewitsch ereiferte sich und wies auf die Haltlosigkeit der Anklage hin. Iwan Jegorowitsch hielt an seiner Meinung fest. Pjotr Iwanowitsch aber, der sich von Anfang an nicht an der Diskussion beteiligt hatte, schenkte ihr keine Aufmerksamkeit und überflog die soeben gebrachten Tagesblätter. Praskovia Fjodorowna teilt mit innerster Betrübnis hierdurch allen Verwandten und Bekannten mit, dass heute am 4. Februar des Jahres 1882 ihr geliebter Gatte Iwan Iljitsch Golovin, Mitglied des Gerichtshofes, gestorben ist. Die Beerdigung findet am Freitag um 1 Uhr nachmittags statt. 100 Seiten lang versucht Iwan Iljitsch, sich seinen eigenen Tod vorzustellen und wird schier wahnsinnig darüber, dass es ihm nicht gelingt. Und heute Abend wollen wir versuchen, uns das Unvorstellbare vorzustellen, unseren eigenen Tod. Tolstois meisterhafte Erzählung hat der in Israel geborene Theater- und Hörspielregisseur Amir Kaplan als Inspirationsquelle, als Fundgrube für seine neue Theaterarbeit benutzt. Schon in einer früheren Produktion brachte er, ähnlich wie Christoph Schlingensief, thematisch seine eigene Krebserkrankung ein. Diesmal distanziert er sich von der persönlichen Erfahrung und weitet sie aus zur Aufforderung an jedermann, über den Tod nachzudenken. Denn wir alle sterben einmal, früher oder später. Hallo Amir, ich bin's, die Ursina. Also, ich habe mir nochmal mit den Eindrücken von gestern deinen Text angeschaut. Guck mal, es gibt praktisch keine Originaltexte aus der Novelle. Es geht immer nur um dich und um deine Krankheit. Aber das Publikum ist ja geladen zu einer Mischung aus Dramatisierung und Dokumentartheater. Armin, das war ganz klar eine Abmachung. Und ich fände es irgendwie wichtig, dass wir neben deinen Texten und deiner Geschichte auch was von Tolstoi hören. Sonst können wir uns ja gar nicht auf das Thema des Sterbens einlassen. Also komm, wir können ja morgen einfach noch mal gerne darüber sprechen, ja? Gerne auch ohne die Schauspieler. Okay, tschüss, Martina. Es ist schwierig, von jemandem Abschied zu nehmen. Schwieriger ist es, von jemandem Abschied zu nehmen, den man gar nicht gekannt hat. Ich probe gerade Der Tod des Iwan Iljitsch von Tolstoi in der Regie von Amir Kaplan. Also wir sind ja jetzt kurz vor der Premiere und wir haben viel geschafft. Also wir hatten jetzt 6 Wochen, die sehr, sehr intensiv waren. Wir kannten uns vorher nicht und wir haben uns jetzt kennengelernt. Also das ist natürlich jetzt nicht so, dass man den Text von Tolstoi einfach so nachspielt, sondern wir haben ja eine Art von Projekt daraus gemacht. Das ist jetzt keine klassische mimetische Umsetzung eines Theaterstücks auf einer Bühne, wo man sich jetzt eine Figur anzieht sozusagen und die irgendwie vor sich her treibt, sondern wir versuchen auf einer anderen Ebene, also auf einer persönlicheren, uns ins Verhältnis zu setzen. Vielleicht sogar weniger mit dem Text, als noch mehr damit dem tatsächlichen Vorgang, der da drin verhandelt wird oder welche Übersetzungen sich dafür finden lassen, was das für uns bedeuten könnte. Der Tod des Iwan Iljitsch basiert auf der gleichnamigen Novelle Leo Tolstois. Aber das qualvolle Sterben des russischen Justizbeamten und dessen verzweifelter Monolog bilden nur die thematische Vorlage und den äußeren Rahmen für eine weit ausufernde heutige Beschäftigung mit dem Tod. Sterben in Bern sollte der Abend eigentlich heißen. Und es erklären darin ganz reale Berner Fachleute im Dialekt und vom Band, was Sterben in der Bundesstadt bedeutet. Mein Name ist Martino Mona. Ich bin Professor an der Uni Bern für Strafrecht und Rechtsphilosophie. Und wir sind hier zurzeit in meinem Büro an der Schanzeneckstraße 1. Das ist das Fakultätsgebäude, wo die juristische Fakultät drin ist. Die Lebensgeschichte des Iwan Iljitsch war die allernormalste, gewöhnlichste und gleichzeitig die allerschrecklichste. Ich habe meine Tolstoi-Phase gelesen, da war ich vielleicht 18. Da habe ich alles von Tolstoi gelesen. Das liest man ja meistens, wenn es einem schlecht geht. Also Tolstoi ist der holt die Leute immer ab, wenn sie selber irgendwie so mit der Welt irgendwie hadern und unzufrieden sind und den moralischen Zerfall der Welt irgendwie erleben. Und das war da ganz konkret, weil meine Freundin hat mich nämlich damals verlassen. Und das war meine allererste Freundin und es war für mich so tragisch und ich fand irgendwie, die ganze Welt ist irgendwie amoralisch und alle sind irgendwie selbstsüchtig und egoistisch und habe ich alles von Tolstoi gelesen. Seine Selbstfindungssucht war natürlich in diesem Moment für mich sehr eindrücklich zu lesen. War der zweite von 3 Brüdern. Er war nicht so kalt und akkurat wie sein älterer Bruder und nicht so leichtsinnig wie der jüngste. Er hielt sich in der Mitte zwischen diesen beiden und war gebildet, klug, angenehm. Iwan Iljitsch ist dieser Typ, der ist ungefähr so alt wie ich jetzt, glaube ich. Ziemlich jung. Also der stirbt relativ jung, ja. Also das ist, man denkt ja immer, das ist ein alter Sack, aber der stirbt irgendwie viel zu früh und das ist ja auch das, was ihn dann irgendwie so beschäftigt. Und ich kann mich gut erinnern, da gibt es die Anfangsszene ist sehr seltsam, weil da geht es ja um die Beerdigung von ihm und alle langweilen sich irgendwie. Also sein bester Freund, der zwingt sich irgendwie ständig irgendwie Trauer zu fühlen, aber es gelingt ihm irgendwie nicht. Und die Frau von ihm, also von Iwan, ist ja ohnehin eine alte Hexe, also die ist irgendwie total desinteressiert. Und dann hat man schon den Eindruck, dass, dass vielleicht gar niemand gestorben ist. Ivan Iljitsch, der folgte seinem Vater und studierte auch echt. Und er war schon während des Studiums das, was er in der Folge sein Leben lang bleiben würde. Ein gebildeter, kluger, freundlicher, angenehmer Mensch, der alles das peinlich und genau erfüllte, was er für seine Pflicht. Es ist ja irgendwie mehr so, dass er sich fragt, was er eigentlich für ein Leben gehabt hat. Er hat wie seinen moralischen Tod. Also er fühlt sich zunehmend unwürdig und eben auch so dekadent und amoralisch und so selbstsüchtig. Was habe ich eigentlich in meinem Leben gemacht? Und das ist ja komisch, weil der Anfang ist alles irgendwie nett und man hat das Gefühl, er macht alles richtig und er ist ja nicht der krasse Karrierist. Er ist auch nicht der total korrupte Richter. Er ist eigentlich ein sehr durchschnittlicher, der es eigentlich mehr oder weniger richtig macht. Aber trotzdem kommt er dann in diese Zweifel und die Zweifel sind halt sehr moralisch getrieben. Wir befinden uns in Ivan Iljitschs Wohnzimmer auf der Trauerfeier. Man spürt den schwachen Geruch einer sich zersetzenden Leiche. Der Tote lag da, wie Verstorbene immer zu liegen pflegen. So besonders starr und totenhaft, mit den erstarrten Gliedmaßen in der Sargunterlage versinkend. Wobei der Kopf mit den auf ewig geschlossenen Augen und den paar kahlen Stellen seltsam nach oben ragte. Allein sein Gesicht war, wie immer bei Toten, schöner geworden. Er war seit der Zeit, da ich ihn zuletzt gesehen, hagerer geworden. Und doch schien in seinem Gesicht noch ein Vorwurf oder eine Art der Mahnung an die Überlebenden zu. Lassen Sie uns vorstellen, was mit uns passiert, wenn wir sterben. Lass uns vorstellen, was mit uns passiert, nachdem der Tod eintritt. Wenn das Blut aufhört, im Körper zu zirkulieren, kann man bestimmte Körperveränderungen beobachten. Als Tod definiert man in der Medizin den irreversiblen Ausfall sämtlicher Hirnfunktionen inklusive des Hirnstamms. Man spricht von den Todeszeichen, Signa Mortis. Woran erkennt man den Tod? Die unterbrochene Blutzirkulation beginnt das Blut schwerkraftbedingt abzusinken. Die Blässe des Toten. Unsere oberen Hautschichten erscheinen dadurch blass. Durch die Abnahme an Blut in den Blutgefäßen der Haut aufgrund der unterbrochenen Blutzirkulation lässt die Schwerkraft das Blut sinken. Dadurch sieht der obere Teil einer Leiche blass aus. Gleichzeitig bildet sich an der Unterseite unseres Körpers, wo... Hinzu kommt der Totenfleck. Sogenannte Leichenfleck. Eine rot-violette bis blau-graue Verfärbung der Haut. Entsteht durch das schwerkraftbedingte Absinken des Blutes innerhalb der Gefäße einer Leiche. Unsere Körpertemperatur sinkt auf Raumtemperatur ab. Nach Eintritt des Todes fällt die Körpertemperatur auf Raumtemperatur. Dann tritt die Totenstarre ein. Unmittelbar nach Eintritt des Todes ist die Muskulatur in unserem Körper gänzlich erschlaffen. Direkt nach Eintritt des Todes wird die Muskulatur sehr locker. Etwa ein bis zwei Stunden. Dann, ein bis zwei Stunden nach Eintritt des Todes, beginnt die zuvor erschlaffte Muskulatur durch das in den Muskeln gespeicherte überflüssige Calcium zu erhärten. Der Prozess beginnt zunächst am Kopf, Augenlidern, Kaumuskeln und kleinen Gelenken. Danach setzt sie einen an Hals, Nacken und weiter Körper abwärts und ist nach 6 bis 12 Stunden voll ausgeprägt. Ist nach etwa 12 Stunden über den ganzen Körper ausgebreitet. Nach 36 Stunden beginnt sich der Prozess zurückzubilden. Und nach 48 Stunden ist die Muskulatur wieder erschlafft. Hals, Arme, Oberkörper, Beine. Nun beginnt die Verwesung. Diese kennzeichnet sich durch Verfärbungen, Geruchsänderung und Verflüssigung. Die Zersetzung setzt ein. Das wird auch allgemein biologischer Abbau genannt. Über die Zeit, etwa nach 1 bis 2 Jahren, je nach Säuregrad des Bodens, zersetzt sich das Körpergewebe vollständig. Wobei Haare, Fingernägel und Sehnen länger erhalten bleiben und nur noch das Skelett des Körpers übrig bleibt. Und doch schien in seinem Gesicht noch ein Vorwurf oder eine Art der Mahnung an die Überlebenden zu. Ja, ich habe mich in den letzten Jahren auch mit dem Thema Tod konfrontiert. Vor ein paar Jahren, ich hatte Krebs. Und genauso wie der Protagonist, wie Ivan Iljitsch, das Thema Sterben ist auf mich so zugekommen. Plötzlich, ich war 26 Jahre alt. Und dann kommt die Frage, wie bereite ich mich für den Tod vor? Ja, mein letztes Projekt, das geht um meinen Umgang mit der Krankheit eigentlich. Und das ist ein persönliches Stück und autobiografisches. Und ich spiele mich selber. Ich spiele gar nicht eigentlich. Ich bin ich auf der Bühne. Und ich möchte jedem von euch einen kleinen Krebs schenken. Ein bisschen Wirklichkeit im ganzen Theater. Es wird euch gut tun, ein bisschen Krebs zu haben. Ich lasse meinen Tumor jetzt in den Raum metastasieren. Jeder darf ein Stück Krebs von mir bekommen. Ja, und dieses Mal bin ich nicht auf der Bühne allein. Nicht allein und überhaupt nicht. Ich habe tolle Ensemble, tolle Schauspieler. Aber sobald ich meine eigene Geschichte auf der Bühne erzähle und den Schauspielern die gebe, das ist nicht mehr meine eigene Geschichte. Das gehört mir nicht mehr. Okay, ich habe eigentlich keine Zeit mehr. Ich muss auf der Bühne gehen. Kommen Sie mit, oder? Okay, alles gut? Ja. Okay, ich würde mir gerne die Begräbnisszene anschauen. Die mit der Frau und mit dem Freund von Ivan Illich. Seid ihr bereit? Ja. Klar. Super. Ja, was geht's? Die letzten Stunden, da schrie er einfach. Die ganzen letzten Stunden hindurch schrie er ohne aufzuhören. Drei geschlagene Tage. Drei Tage schrie er so in einem fort. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das. Ich kann immer noch nicht begreifen, wie ich das überstanden habe. Durch drei Türen hörte man es noch. Furchtbar. Gut, es wäre auch Heuchelei zu sagen, ich könnte mich aus Trauer nicht mit den praktischen Angelegenheiten beschäftigen. Wenn es überhaupt etwas, was mich zwar nicht trösten, doch ablenken kann, so sind es die Sorgen, die immer noch ihm gewidmet sind. Wie bekomme ich mehr Geld vom Staat nach seinem Tod? Eine Witwenrente. Weißt du, wie viel dieses Grab auf dem Friedhof kostet? Mit der Kremation, dann kostet alles zusammen vielleicht 3'000 Franken. Aha, und was ist denn da alles inbegriffen in dem Preis? Da ist aber auch Kremation dabei, da sind die Kosten von der Gemeinde dabei. Okay. Es kommt aber auch darauf an, wo jemand wohnt. Es ist nicht überall gleich. Ja. Mhm. In Thun zum Beispiel werden Kremationskosten von der Stadt Thun gezahlt. Wenn es jemand ist von der Stadt Thun, in Bern nicht. Das sind schon wieder 600 Franken mehr, die die Familie selber muss zahlen. Das klingt nach viel, aber das hat man schnell, wenn man noch ein Inserat in der NZZ will, 2'500 Franken, noch ein Inserat im Tagesanzeiger, 2'000 Franken, noch ein Inserat im Bund BZ, 1'300 Franken. Aha, Im Berner Anzeiger muss es auch kommen und in Solothurn vielleicht auch noch. Dann hat man schon einfach nur mal 10'000 Franken für Inserat ausgegeben. Darum die Frage ist wirklich extrem schwierig zu beantworten. Okay, und wie ist nochmal Ihr Name? Ich bin Jan Herri und wir sind hier im Aurora Bestattungsunternehmen, das andere Bestattungsunternehmen. Mhm. Okay, also wenn ich jetzt würde Ivan Illich heißen und ich war jetzt gerade gestorben oder ich würde bald sterben und würde jetzt zu Ihnen kommen wegen der Beerdigung, was muss ich jetzt so alles für Sachen beachten? Also Terminorganisation, wo das alles soll stattfinden, wo das der Abschied soll stattfinden, was für ein Sarg, was für eine Urne das es soll sein. Ist das eine Urne, die nachher auf den Friedhof geht? Okay, ja, das darf man auf dem Friedhof überhaupt? Muss es eine vergängliche oder eine unvergängliche Urne sein? Wenn es vielleicht in der Natur mit deren Asche? Weiß ich jetzt ja natürlich alles noch nicht so genau. Passende Urne zu ihrer Situation auslesen. Vielleicht zum Beispiel eine ins Holz, wo sie nachher noch ein Feuer machen als Teil vom Ritual, nachdem sie die Aschen ausgeschüttet haben. Und die verbrennen. Oder, ja, das sind so die praktischen Sachen. Dann, ja, aber das muss ich mir alles erstmal noch überlegen. Dann muss man mit dem Friedhofgärtner telefonieren. Hat überhaupt Zeit, denn, wenn man die Beisetzung machen will? Man muss mit der Gemeinde telefonieren, mit dem Pfarrer. Aber das sind ja wahnsinnig viele Sachen, die man da entscheiden und überlegen muss. Also, kann man richtig Angst kriegen? Klar, niemand macht es gerne. Es macht Angst, weil man es nicht kennt. Und alles, was uns Angst macht, mit dem tun wir uns nicht so gerne beschäftigen. Das ist natürlich, das ist auch ein Schutz. Ich habe geträumt. Es erschien mir, als hätte man mich eines Tages, ich erinnere mich nicht mehr wann, in eine Barke gesetzt. Man hatte mich von irgendeinem unbekannten Ufer abgestoßen. Man hatte mich von irgendeinem unbekannten Ufer abgestoßen, um ans andere Ufer zu gelangen. Folgen musste, um ans andere Ufer zu gelangen. Also ich ruderte, so gut ich konnte, und fuhr planlos dahin. Aber je mehr ich der Mitte zusteuerte, desto heftiger wurde die Strömung, die mich aus meinem Kurs warf. Und ich begegnete immer mehr Schiffern, die wie ich von dieser Strömung fortgerissen wurden. Ob das schön ist, oder? Oder schwierig? Ich glaube, das ist immer schwierig, als so deine eigene Arbeit zu sehen, aber ich glaube, das ist eine Suche nach so einer Ausdrucksform. Wie stellen wir dar das Unvorstellbar? Und deswegen machen wir Theater und deswegen machen wir Kunst. Ich stelle mir vor, ich bin jetzt mal Ivan Iljitsch und ich habe gerade meine absolute Traumwohnung gefunden. Altbau natürlich. Ein riesiges, bequemes Arbeitszimmer. Im 19. Jahrhundert beginnt die realistische Epoche des Theaters. Also diese Wohnung ist wirklich wie für uns gemacht. Die Bühne wird zu einer Art Spiegel des bürgerlichen Lebens. Das Publikum schaut bürgerlichen Figuren auf der Bühne zu, die wir es selbst aussehen und sprechen. Ich kaufe also Möbel, ich suche die Stoffe aus und alles wächst und wächst immer mehr zu meinem persönlichen. Diese Figuren stellen sich auf der Bühne eine zentrale Frage. Was heißt es, Teil des Bürgertums zu sein? Das Theater imitiert dazu die Realität außerhalb des Theaters so genau, dass die Durchschnittsbürger im Zuschauerraum sich auf der Bühne wiedererkennen. Als die Hälfte eingerichtet ist, bin ich so stolz, denn es übertrifft schon jetzt alle meine Erwartungen. Auch der Bühnenraum bildet die Lebensräume der Bürger im Zuschauerraum nach. So wird das bürgerliche Wohnzimmer zum großen Protagonisten des realistischen Theaters. Es ist der Raum, durch den die Figuren ihre Zugehörigkeit zum Bürgertum definieren und gleichzeitig versuchen, ihre Individualität auszudrücken. Einmal bin ich sogar eigenständig auf diese wunderschöne Leiter hier geklettert, weil ich dem Tapezierer erklären musste, wie man eine gewisse Drapierung hängt. Es ist nicht nur der Raum, den die Figuren bewohnen, sondern auch der Raum, den sie selber gestaltet haben. Ich werde fast runtergefallen. Es ist mir nichts passiert. Ich habe mich hier an der Seite so ein bisschen wehgetan. Das, was zunächst als Realität erschien, entpuppt sich im Theater als eine Konstruktion. Im Laufe der Inszenierung fällt sowohl den Figuren als auch den Zuschauenden auf, dass es sich nicht um eine Realität handelt. Das bürgerliche Leben ist ein Schauspiel und das bürgerliche Wohnzimmer bloß eine Kulisse, eine selbstgeschaffene Fantasie. Theater. Für mich ist die Arbeit ganz besonders. Okay, ich hoffe, ihr habt keine Angst vor eurem Krebs. Es ist keine Strafe, es ist ein Geschenk. Jeder hält jetzt seinen Krebs in der Hand und guckt ihn an. Das ist doch das Allertollste, was man machen kann. Die Sachen so anzuschauen, wie sie tatsächlich sind. Der israelische Regisseur Amir Kaplan hatte das Gefühl, gar keine andere Wahl zu haben, als selbst auf die Bühne zu treten. Als er vor 3 Jahren die Diagnose Krebs bekam, konnte er sich nicht vorstellen, jemals wieder an etwas anderes denken zu können. Nach der erfolgreichen Therapie entstand seine autobiografische Performance. Heraus kam ein Abend, bei dem er allein auf der Bühne steht. Zu unnatürlich hätte es sich angefühlt, sein Intimstes von einem anderen erzählen zu lassen. Stopp! Danke! Man kann es kaum spielen. Also den Tod. Ziemlich unvorstellbar. Ich finde, man kann alles spielen. Man muss sich bloß für die richtige Spielweise entscheiden. Man braucht halt ein bisschen Fantasie. Ja, aber bestimmte Sachen kann man sich gar nicht vorstellen. Das eigene Krankwerden, den eigenen Tod. Wie konnte man es spielen, ohne dass es lächerlich oder pathetisch wird? Ja, aber das versuchen wir doch gerade zu proben. Das eigene Sterben lässt sich aber gar nicht proben. Okay, aber also wir reden hier die ganze Zeit über Sterben. Aber ich meine, wir beschäftigen uns doch eigentlich, wir sollten uns doch mit dieser Ivan Illich-Figur auseinandersetzen. Oh Mann, Leute, Ivan Illich ist im Endeffekt doch bloß eine Projektionsfläche. Ein Jedermann. Okay, oh. Okay, lass uns eine kleine Übung machen, okay? Jeder stellt sich vor, er oder sie sei Ivan Illich. Und wir versuchen für einen kleinen Moment die Geschichte des Ivan Illich aus der eigenen Perspektive zu erzählen. Man fängt also mit, ich stelle mir vor, ich bin Ivan Illich, ich habe zum Beispiel einen tollen Job, okay? Dann? Ja. Mhm. Okay. Daniel, magst du anfangen? Okay. Ich stelle mir vor, ich bin Ivan Iljitsch. Sehr gut, und weiter? Ich stelle mir vor, ich bin Ivan Iljitsch. Ich habe einen tollen Job. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, alle sind gesund. Wir machen alles richtig. Und selbst wenn ich einen komischen Geschmack im Mund habe und einen kleinen Schmerz an der linken Seite meines Bauchs spüre, heißt es nicht, dass bei mir etwas nicht in Ordnung ist. Allein mit der Zeit nimmt diese unangenehme Empfindung an Stärke zu und verwandelt sich zwar nicht gerade in Schmerzen, doch in das Bewusstsein eines dauernden Drucks in der Seite, gefolgt von Übellaunigkeit. Es ist mir passiert, als ich von der Leiter runtergefallen bin, als ich versucht habe, die neuen Vorhänge aufzuhängen. Ich bin nicht umsonst ein so gewandter. Aber dann denke ich mir, ich bin nicht umsonst ein so gewandter Turner. Jeder andere an meiner Stelle hätte sich den Hals gebrochen. Ich habe mich nur hier wundgeschlagen. Ich habe einfach nur einen blauen Fleck. Wenn man die Stelle anfasst, tut es noch weh, doch es geht schon vorüber. Nichts als ein blauer Fleck. Ich heiße Kirsi Herma. Ich bin die Oberärztin hier in der Radiologie, DIPR, das heißt Diagnostic and Interventional Pediatric Radiology. Und wir sind hier im Inselspital. Ich wollte fragen, könnten Sie mir denn sagen, was genau Sie auf den Bildern gefunden haben? Das könnte zum Beispiel ein Blinddarmkrebs sein. Und das sieht so aus, dass am Blinddarm dran ist eine Flüssigkeitsansammlung meistens. Und die Flüssigkeit ist ein bisschen dicker als nur serös. Und es, ganz typischerweise, es kann auch so eine Verkalkung haben. Und wenn es größer wird, wir sagen dazu, es kann so galoppierende Septen haben. Und sehr oft bei diesem Blinddarmkrebs, wenn es dann fortgeschritten ist, hat man auch eine schmale Flüssigkeit am Anfang neben der Leber, also perihepatisch, und neben der Milz. Und diese Flüssigkeit bei dem Pseudomyxoma zum Schluss kann sehr, sehr voluminös, sehr viel werden. Und das tut dann auch weh, wenn der Bauch so spannt. Und haben Sie auch auf die Niere geschaut? Es könnte ja auch sein, dass ich Nierenkrebs habe. Ah, Nierenkrebse hat es ja vielerlei, ja. Es gibt papilläre, es gibt klarzellige Krebse, es gibt chromophobe Krebse. Und etwas seltenere, die sehen sehr anders aus. Aber zum Beispiel in Magnetresonanztomographiebilder sehen die papillären Nierenzellkarzinome Krebse sehr diffusionsrestringiert aus. Die sind in der Diffusion und in der ADC-Map sehr dunkel. Und wir können auch den ADC-Wert messen. Und sie sind dunkel in T2-gewichteten Bildern. Und sie nehmen aber kein Kontrastmittel auf, weil sie hypoperfundierte Tumore sind. Hoffentlich hat diese Antwort gut getan. Ja. Ich hätte gern gewusst, dass etwas schief läuft. Einiges kannst du auf Bildern sehen, aber der eklige Rest bleibt unsichtbar. Es sind so viele Flecken im Körper, die sich nicht darstellen lassen. So viel Scham. So viele Gedanken, die man nicht äußern möchte. Ja, was soll ich sagen? Ich stehe ja eigentlich in der Mitte und werde von allen Seiten gesehen. Und ja, ich finde das irgendwie angenehm und zugleich auch manchmal ganz schön anstrengend. Also, weil man kann halt nicht ausweichen. Man steht in der Mitte und es gibt kein Off. So, also gut. Ich war beim Arzt und jetzt habe ich diese allerschlimmste Nachricht der ganzen Welt. Stopp, danke. Okay, was ist los? Ich habe ein Problem mit dem ganzen Pathos. Etwas stimmt da nicht. Ja, ich habe jetzt einfach mal in irgendeine Richtung probiert. Man kann das natürlich auch anders spielen. Wie denn? Ja. Meine Güte, wie stellst du dir das vor? Ja, ich muss mir gar nichts vorstellen. Okay, ich habe das erlebt. Ich war allein beim Arzt und konnte mir nicht vorstellen, dass eine solche Nachricht auf mich zukommt. Ich habe die Praxis verlassen und stand auf der Straße. Alles war laut und trotzdem konnte ich nichts hören. Trotzdem konnte ich nichts mehr sehen. Ich stand da gefroren und habe gar nichts mehr gespürt. Die Welt stand still. Ich habe Krebs und die Welt hört auf zu existieren. Ich habe Krebs und sonst gibt es nichts mehr. Kein Bild, kein Geräusch, keine Emotion. Also wie kann man diese Stille wiederholen, um das Unvorstellbare vorstellbar zu machen? Puh, du, ich glaube, das reicht mir erstmal für heute. Ich mache mir ein paar Gedanken zu Hause und lass mir was einfallen. Wie dem auch sei. Wenn du so weitermachst, dann wirst du freilich niemals gesund werden und uns immer weiter zur Last fallen. Ja, ich störe hier, oder? Ich bin hier die Störung. Alle wollen ganz normal ihr Leben weiterleben und ich störe sie dabei. Mein Leben wurde vergiftet und jetzt fange ich an, so stückchenweise das Leben der anderen Menschen aufzunehmen. Ivan Iljitsch ging langsam hinaus. Er setzte sich traurig in den Schlitten und fuhr nach Hause. Er überdachte während der Fahrt ununterbrochen alles, was der Arzt gesagt hatte. Und er bemühte sich, all diese verwickelten, unklaren, wissenschaftlichen Ausdrücke zu enträtseln und in ihnen die Antwort auf seine Frage zu finden. Ist mein Zustand gefährlich? Sehr gefährlich oder nicht? Und es schien ihm, nach allem, was der Arzt gesagt hatte, dass es um ihn sehr schlecht stehe. Eine neue, schreckliche und wichtige Sache, so wichtig wie nichts zuvor in meinem Leben, findet jetzt gerade hier in meinem, diesem Körper statt. Was macht sie denn? Das glaubt ja keiner. Naja, ich bin Dramaturgin und beantworte meistens Fragen, die keiner gestellt hat. Nein, Joke. Ich begleite eine Produktion inhaltlich und der Probenprozess war ganz, ganz toll. Wir waren ein sehr eingeschworenes, tolles Team. Alle waren sehr dabei und es war ein großes Miteinander und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, obwohl es ein schwieriges Thema war, ja. Hallo Amir, ich bin's, die Ursina. Ja du, ich wollte dir nur sagen, dass die Schauspieler mir gesagt haben, dass sie sich alle irgendwie einfach unwohl fühlen mit dir. Mit dir und dem ganzen Arbeitsprozess. Ja, und die haben auch große Schwierigkeiten mit dir und deiner Arbeitsweise. Und aber auch mit deiner Art, wie du gewisse Sachen kommunizierst. Also klär das morgen mit ihnen und ruf mich danach an. Ich kann auch gerne dazukommen, wenn du magst. Ich hab Zeit. Tschüss, deine Ursina. Ja, okay, also ich kann vielleicht mal anfangen. Ich weiß in dieser Produktion einfach gerade überhaupt nicht, was meine Rolle ist. Und ich komme irgendwie nicht so ganz klar mit deiner Arbeitsweise. Das stresst mich einfach langsam. Es ist ein Riesenproblem, wenn man sich nicht für irgendeine Spielweise entscheidet. Ja, sehe ich genau. Keine so. Ahnung, irgendein ja, Material. Das ist doch, genau, und im Endeffekt geht es einfach immer irgendwie um dich. Also es geht immer so darum, um deine Krankheit. Und ich habe das Gefühl, du möchtest, dass wir das genauso nachspielen, wie du das empfunden hast. Und das kann ich einfach nicht leisten als Schauspielerin. Also da weiß ich überhaupt nicht, ja, also ich kann nicht dich reenacten. Wenn du den Text nicht interessant findest, dann frage ich mich einfach, warum wir den machen. Also eben, ich finde ja, den nicht uninteressant. Ich finde den auch nicht uninteressant. So. Ja, klar. Also, ja, ich finde auch, also ich finde, diese Geschichte ist doch total erzählenswert. Also warum machen wir nicht einfach die Geschichte? Also wir probieren Sachen aus, aber von dir kommt oft dann so, nein, falsch. Oder Sachen, die so die Dinge auch so abschneiden. Ja, und ganz oft, das ist halt deine Erfahrung. Ne? Also du hast irgendwie die Erfahrung gemacht, krank zu sein, also in einer krassen Form. Ja? Du hattest diesen Krebs und den haben wir nun mal alle nicht. Und das ist irgendwie schwierig, dann nachzuvollziehen, was du jetzt genau von uns willst. Wer ist der Autor? Der Autor ist tot. Wer ist der Autor seiner eigenen Krankheit? Der Körper ist das Theater und die Krankheit ist ein Spektakel. Ich bin der Autor meiner eigenen Krankheit. Ich bin das Subjekt, das sich metastasiert. Ich bin die Verdopplung von mir selbst. Ich bin der Verkrebste, der sich verkrebst. Ich bin die Verkrebsung durch Wörter. Ich schreibe den Krebs und ich schreibe die Metastasen. Ich schreibe das Theater ohne Drama und das Drama ohne Theater. Ladies and gentlemen, a few minutes will arrive in Bern on platform 5. Please leave the train using the right hand door to face the direction of travel. Ich bin Psychoonkologe, also Jürg Bernhard, Psychoonkologe am Inselspital. Wir haben einen psychoonkologischen Dienst, der zuständig ist für die Betreuung von Krebspatientinnen und Patienten sowie deren Angehörige, als auch für Fragen im Umgang mit krebskranken Menschen, die wir dann mit den Behandelnden bearbeiten. Zuallererst ist wichtig, zu sehen und zu verstehen, dass eine solche Diagnose uns im Innersten trifft. Das heißt, irgendwo in unserem Kern, in unserem Selbstverständnis und uns die Gewissheit nimmt, dass wir Kontrolle über unseren Körper haben und dass wir eigentlich sagen, wo es lang geht, Pläne machen, Gewissheiten haben, die sich dann als sehr fragil herausstellen können, wenn wir eine solche Diagnose erhalten. Ich glaube, alles hat angefangen, als ich von der Leiter runtergefallen bin. Ich frage mich, wann die Krankheit tatsächlich angefangen hat. Und vor allem frage ich mich, was habe ich mit der Krankheit zu tun? Letztlich, warum ich, warum trifft es mich, warum bleibe ich nicht gesund, ist nicht beantwortbar. Und wir haben wahrscheinlich alle die Tendenz, dort, wo wir bedroht sind, Antworten zu suchen und letztlich damit auch Antworten, uns auch Antworten zu geben. Und wenn es keine Antworten mehr gibt? Ich glaube, das ist genau eine der Grundbedingungen unserer Existenz, dass wir uns dem Sterben, dem Tod als Unausweichlichkeit annähern können. Doch wir können das nicht als erledigt betrachten, wenn wir uns damit beschäftigen. Es gibt kein Vorwegnehmen. Lange Schlaf. Siehst du, kriegst du. Tod. Wir können auch so. Tod ist dein langer Schlaf. Nee, dann wird es für mich wieder zu hoch. Ist doch so, der war, ja, das war, glaube ich, der, den wir immer haben. An einer Stelle der Novelle geht die Familie ins Theater. Ivan Iljitsch fühlt sich allerdings ziemlich schlecht und bleibt zu Hause, obwohl er derjenige ist, der die Karten für das Gastspiel von Sarah Bernhard vor seiner Erkrankung gekauft hatte. Sarah Bernhard wurde 1844 in Paris geboren und war die bekannteste Schauspielerin ihrer Zeit und eine der ersten Schauspielerinnen, die international berühmt waren. Mit ihrer Schauspielcompany tourte sie durch verschiedene Länder und selbst wenn man sie auf der Bühne nicht sah, las man von ihr in den Zeitungen und sah man Bilder von ihr in verschiedenen Rollen. Sarah Bernhard galt als eine tragische Schauspielerin. In den Stücken, die sie spielte, war der Tod immer unvermeidlich. Vergiftet, erstochen, hingerichtet, ertrunken, verbrannt, krank oder aus dem Fenster geschmissen, starb sie jeden Abend auf der Bühne. Der Anfang war schief, nur dass du es wisst. Ja, der Anfang war schief. Bernhards Auseinandersetzung mit dem Tod begann schon als Kind. Das Mädchen litt an Bluthusten und die Ärzte befürchteten, dass sie früh an Tuberkulose sterben könnte. So begann ihre Obsession mit dem Thema Sterben. Das Mädchen, das vor dem Sterben Angst hatte, besuchte ein Leichenschauhaus und wünschte sich danach von ihrer Mutter einen Sarg als Geschenk. Doch, wirklich? Nehmt jetzt nicht den Anfang, könnt ihr singen. Ihre Mutter, die sich zuerst weigerte, kaufte dann tatsächlich ihrem Kind einen Sarg aus Rosenholz. Diese Obsession begleitete sie auch als Schauspielerin. Akribisch studierte Sarah Bernhard Symptome von Krankheiten, besuchte Krankenhäuser und schaute sich Leichen und Hinrichtungen an. Alles mit dem Ziel, den Tod so gut wie nur möglich darstellen zu können. Als die Familie aus dem Theater zurückkommt, entbrennt eine Diskussion, ob Sarah Bernhard realistisch spiele oder nicht. Sarah Bernhard war eine Schauspielerin, die sich vorgenommen hatte, das Undarstellbare so zu spielen, als wäre es kein Spiel, sondern Realität. Als der Film erfunden wurde und Sarah Bernhard anfing, im Film zu spielen, konnte sie sich selbst im Kino nicht leiden. Das, was im Theater realistisch wirkte, wirkte im Film wiederum unglaubwürdig. Die Sterbeszenen, für die sie im Theater bekannt war, funktionierten nicht mehr. Die großen Gesten und das melodramatische Spiel sahen auf der Leinwand völlig übertrieben aus. Und nun wurde es Sarah Bernhard klar, das Sterben schien ihr nur darstellbar zu sein. Tod, Tod ist ein langer Schlaf. 1923 starb die berühmte Schauspielerin und wurde in dem Sarg, den ihre Mutter ihr als Kind gekauft hatte, beigesetzt. Tod ist ein langer Schlaf. Tod ist ein B. Basler, ja. Ja, richtig. Ich bin in den 90er Jahren schon mal in Bern gesehen. 95, 96, 98 habe ich hier studiert. Und jetzt bin ich seit 2015 wieder in Bern. Ja. Das Schauspielstudium ist für mich wie eine zweite Geburt. Also irgendwie, es war wirklich super gewesen. Ich habe überhaupt wie so die Grundlagen mitgekriegt, wer ich selber überhaupt bin. Wir hatten einen wunderbaren Dozent gehabt, der ist leider jetzt auch schon gestorben, heißt Norbert Klaassen. Und er hat uns wie als Menschen zuerst mal wie auf eine neue Basis gestellt. Er hat gesagt, das Wichtigste ist zu wissen, wer man selber ist, damit man nachher Schauspieler sein kann und andere Leute verkörpern. So. Ja, ich bin jetzt 43, also ziemlich genau in dem Alter von Ivan Iljic. Also ich hätte jetzt quasi noch 2 Jahre, nachher würde ich sterben. Aber ich bin überhaupt noch nicht so weit. Ich bin noch voll dran. Ich bin nicht nach Bern gekommen, in Bern zu sterben. Sicher nicht. Es ist ein langer Schlaf. Jetzt nicht konzeptionell diskutieren. Was willst du? Nicht leiden. Leben. Wie möchtest du leben? Ja, leben, wie ich früher gelebt habe. Gut. Und angenehm. Ich sehe mich selber und ich sehe all das, wofür ich gelebt habe. Und ich erkenne klar, dass all das nicht das Wahre gewesen ist, sondern ein entsetzlicher, ungeheurer Betrug. Diese Erkenntnis vergrößert, ja, verzehnfacht meine physischen Schmerzen. Und dieser tötende Dienst, diese Sorgen ums liebe Geld, immer dasselbe. 1, 2, 10, 20 Jahre, stets dasselbe. Und je weiter, desto eintöniger. Als würde ich gleichmäßigen Schrittes bergab gehen und mir dabei einbilden, ich ginge bergauf. Bei Tolstoi heißt es, wohin war es Licht? Wohin war es Licht? Nun ist es dunkel. Wohin war ich hier? So. Und jetzt gehe ich in diese Richtung dahin. Ja, aber wo ist hin? Wo bin ich dann, wenn ich nicht mehr da im Licht, wenn ich nicht mehr da bin? Ist das der Tod? Eine leere Bühne? Diese Vorstellung, wenn es mich nicht mehr gibt, was gibt es dann? Vorhin gab es Licht und nun ist es dunkel. Vorhin stand ich auf einer Bühne und jetzt bin ich hier und ich gehe in diese Richtung dahin. Aber wo ist dahin? Und wie lange habe ich noch? Einen Monat? 2 Wochen? Wie viele Tage bleiben mir noch? Wie viele Stunden? Ist das der Tod? Eine leere Bühne ohne Schauspieler? It must be nice to disappear, to have a vanishing act, to always be looking forward and never looking back. How nice it is to disappear, float into a mist with the young lady on your arm, looking for a kiss. Looking for a kiss. Thank you. Ursina, du, Amir, wir müssen das Stück kürzen. Wir müssen einfach die Hälfte rausschmeißen. 4 Stunden sind einfach zu lang. Was fuck soll das? Ich sage dir, das, was du davor hast, kapiert überhaupt kein Mensch. Mann, Amir, Identifikation. Die Leute wollen sich doch berühren lassen. Diesmal, Amir, bitte versteh, du bist nicht mehr du derjenige, der da auf der Bühne steht. Und es ist auch nicht mehr deine Geschichte, nicht mehr deine Biografie und es ist auch nicht mehr dein... Ja, wie soll ich sagen, es ist auch nicht mehr dein Krebs, du bist ja auch nicht gestorben und daher bist du ja auch gar nicht, ich will dir jetzt auch nicht zu nahe treten. Also mach doch daraus einfach wirklich ein schönes, trauriges Stück. Lass doch den Ivan sterben. Egal, wir sehen uns gleich, Ursina. Wir üben jetzt das Sterben. Wir bereiten uns vor. Wir proben das Krankwerden zusammen. Wir proben das Sterben. Wir legen uns 1000 Mal auf den Boden, bis wir uns schon tot fühlen. Also Sie kommen hierher mit dem Wissen, ich komme auf eine Palliativabteilung. Wir bereiten Sie darauf vor. Sie bekommen auch vorher Informationen. Man kann inzwischen alles internetten. Wir bereiten Sie vor, dass hier ist es etwas anders wie auf den anderen Abteilungen. Wir können alles machen wie auf alle anderen Abteilungen auch. Aber wir kümmern uns noch um andere Themen. Um was denn zum Beispiel? Was brauchen Sie? Was möchten Sie? Möchten Sie noch was erleben? Wir wissen, wir haben nicht mehr unendlich lange zu leben. Das heißt, möchte ich noch mal aufs Jungfraujoch hochgehen oder noch mal ans Meer fahren? Oder was möchte ich noch erleben in dieser Zeit? Wie möchte ich die Zeit, die mir bleibt, sinnvoll nutzen? Gibt es denn irgendein Ritual? Gibt es etwas, was Sie noch mit Ihrem Mann machen möchten? Noch Fotos anschauen? Ich habe das Gefühl, als würde man mich und meinen Schmerz in einen schwarzen, engen, langen Sack reinschieben. Ich habe das Gefühl. Nun verstehe ich, dass ich verloren habe. Dass es keinen Rückweg gibt. Es geht nicht, ich passe da nicht rein. Dass das Ende gleich kommt. Ich wehre mich dagegen. Kann es sein, dass ich nicht so gelebt habe, wie ich hätte leben sollen? Ich würde jetzt am liebsten schreien. Will nicht. Ich hab doch. Aber wer hört mir zu? Alles richtig gemacht. Ich hab so verdammt. Ich habe Angst, dass diese Inszenierung scheitert. Ich habe Angst, dass kein Mensch mich versteht. Ich habe Angst, dass diese Krankheit. Und ich würde gerne wissen, wofür ich mich bestrafe. Ich habe versucht, alles richtig zu machen. Und so vergehen 3 weitere Tage, die letzten 3 Tage. Ich habe Angst, dass alle sich auf mein Sterben vorbereiten. Ich habe Angst, dass keiner sich auf mein Sterben vorbereitet. Ich habe Angst, in Bern zu sterben. Mit jeder Minute, die vergeht, nähere ich mich. Trotz meines verzweifelten Kampfes, ich habe den Angst, den ich nicht verstehen kann, der mir furchtbar Angst macht. Rüberkommen, dass man Krebs hatte und nun seine Krankheit auf der Bühne instrumentalisiert. Wo ist der Tod? Wo ist der Tod? Ich suche die Angst, an die ich mich gewöhnt habe, die Todesangst, und finde sie ich nicht. Ich habe Angst, dass mein Krebs keinen Mensch mehr interessiert, weil ich selber schon längst davon gelangweilt bin. Ich habe geträumt. Es schien mir, als hätte man mich eines Tages in eine Barke gesetzt. Ich ruderte, so gut ich konnte, und fuhr planlos dahin. Aber nun wurde ich fortgetrieben, so weit, dass ich das Brausen des Wasserfalls hörte, an dem ich zerschellen musste. Ich sah das Verderben vor mir. Ich fürchtete es und steuerte darauf zu. Ich wollte von Krebs erzählen, denn nichts anderes schien mir mehr in diesem Zustand nach dieser Erfahrung erzählenswert. Dann sind manche Texte entstanden, so wie man es sich vorstellt. Ein Mann sitzt am Schreibtisch und schreibt, aber sie waren besonders intim und der Gedanke, dass sie von einem anderen Menschen gesagt werden, kam mir seltsam vor. Ich sitze hier vor euch und erzähle euch meine Geschichte. Und bewusst oder unbewusst verlange ich von euch, mich selbst zu spielen. Und wenn ihr das tut, fühlt es sich so an, als müsste ich mich von meiner eigenen Geschichte verabschieden und gleichzeitig auch von meiner Krankheit. Der Tod des Iwan Iljitsch. Sterben in Bern. Hörspiel von Noam Brusilowski nach einer gleichnamigen Novelle von Leo Tolstoi. Sie hörten als Amir Kaplan Dor Aloni, Caroline Florentine Kraft, Reto Nico Delpi, Daniel Gabriel Schneider, Osina Carina Braunschmidt, Sprecherin Kerstin Fischer. Originaltöne von Dr. Kirsi Herme, Jan Herry, Professor Dr. Martino Mona, Professor Dr. Jörg Bernhardt und Monika Fliedner. Aufnahmen der Schauspielerin Sarah Bernard und Texte aus Noam Brusilowskis gleichnamiger Inszenierung am Konzerttheater Bern und seiner Solo-Performance Orchektomie rechts. Ton und Technik Ernst Hartmann, Hanna Steger und Jens Müller. Regieassistenz Sophie Garke. Musik Antonia Alessia Virginia Besco. Regie Noam Brusilowski. Produktion Deutschlandfunk und Südwestrundfunk 2019.